Es wollt's ein Battle? Wir dissen euch in allen Formen. Yeah! Gelb wie die Simpsons oder grün wie der Hulk. Blau wie die Strümpfe oder rot wie Falk. Weiß wie der Schnee oder schwarz wie die Nacht. Was haben diese Penner denn am Abend gemacht? Du willst battlen, keiner spaßt, komm, wir sterben jetzt. Wirst von uns gedisst, sodass du uns bei deiner Mom verpetzt. Doch solltest du das wagen, dann wirst du vor deiner Mom verletzt. Und sollte sie uns daran hindern, ja, dann wird euch deine Mom zerfetzt. Ich und Freezy, hi wie Weezy, hast verloren, denn wir sind Winner. Du rappst weiter, keiner mag dich, hör doch auf. Bist du behindert? Gute Texte sind bei dir nicht oft zu sehen wie Tiger-Shit. Und wenn du jetzt noch einmal battlest, kommt nächstes Mal mein Tiger mit. Doch nicht nur der Tiger, nein, auch der bärtige Hase ist dabei. Ich freu mich schon auf dich, die Tiere auch, es folgt Geschrei. Du wirst von ihnen gefressen, nur paar Fetzen bleiben über. Die sind jetzt am Faulen wie unfaire Fußballspieler. Es hat sich jetzt erledigt, du kannst nicht mehr weitermachen. Und wenn wir dann drüber nachdenken, haben wir was zum Lachen. Unsere Tracks sind genial, bald der Player von Wevo. Eure Tracks höchstens Kinderkacke, wie findet Nemo? Nachdem ich dich gedisst, befindest du dich im Sterbeprozess. All meine Opfer sind verzaubert und werden verhext. Und deine Reime sind nicht real wie ein Pferdekongress. Meine Gegner wollen ins krass rappen, Alter, lernen es jetzt. Sie fehlen wie die Gegner von Spider-Man. Bin wie Berlusconi, weil ich so viel Weiber kenn. Ich hab so einen harten Oberkörper, das erreißt was hin. Kommt vom Fesseln nicht haben, vor dass sie in der Reiber pennen. Beim Rappen zeig ich Engagement wie Jugendorganisationen. Doch mein Inneres ist Gold, wollen die Organe jetzt klonen. Auf dein Begräbnis wird gewartet, bis in der Terminalphase. Erst noch ein Rasierer in der Hand, wie ein bärtiger Hase. Keiner versteht's, was der Perker da faselt. Mit dir und mir unterscheid ich, ich lebe auf der härteren Straße. Ich beschreibe viele Themen gern auf eure Bedürfnisse. Viele verstehen sich, weil ihr ein Holis wie zu Halloween-Kürbisse. Hast du eigentlich gewusst, dass ich dich überhaupt nicht leiden kann? Ich möchte dich nur meiden, Mann, hab dich als Päckchen eingesandt. Hast du keinen Verstand, was du eigentlich planst? Ist dich eingeplant, wo ist der Reim, verdammt? Wieso rappen und ich denken mit dem Text und Musik, wo nicht ein Marschall sein, ich bin kein Madame. Ich bin im Psychopath und werde das Päckchen aufmachen. Dich rausholen, loben, mit Freezy drüber lachen, dich wieder reintun und nach Afrika schicken. Dann haben die Kinder was zu spielen, du bist Päckchen zu knicken. Denn du bist wie ein Hüher und ich geb dir jetzt auch Schoko mit. Ich bin der Unterweger-Check und scheiß auf diesen Krokoschild. In der linken so am Mikro, mit der rechten blaut Vierer watschen. Bei dem to PWT im Moider, der Blossball ragen. Dumm, die Freezy-Rap, Alter, Oschbecker steht daneben der Foy-Säule. Das Album geht gut wie die Oldie-Säule. Es ist jetzt für den Homie-Säule. Das Album steigt ganz oben ein in die Hitliste. Die Leute wollen uns sehen und sagen, spittet bitte. Doch wir gehen weiter und sehen ne kleine Schnitte. Doch die kleine Schnitte hat nur eine Titte. Wir haben uns Comics reingezogen und Popcorn gegessen. Bei diesem Song haben wir unser Hirn dann vergessen. Depperte Leid, wo sie mit uns messen. Doch sie kriegen ein Bettel zu fressen. Erst Freezy, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, ich kenne mir den Scheißdreck aus. Ich glaube, das müssen wir nochmal sagen. Depperte Leid, wo sie mit uns messen. Doch sie kriegen ein Bettel zu fressen.